Warum werden dann die Engel in sichtbarer Gestalt dargestellt? Die Engel werden in sichtbarer Gestalt dargestellt, erstens, um unserer Einbildungskraft entgegenzukommen. Wir können uns halt geistigen Dinge nicht rein geistig vorstellen. Wir denken immer in irgendwelchen Bildern und Zusammenhängen. Ja, Engel, nicht gesehen, kann man nicht sehen an sich. Aber man muss sich eben irgendwie ihn darstellen heute. Das ist eine starke Tendenz, die bösen Geister vor allem darzustellen, die hässlichsten Bilder. Was auch gut ist, solches, man sieht man wenigstens, wie übel sie sind. Man sich irgendwie vorstellen können, der Teufel mit den Hörnern, mit den Schwanzen, feurige Gestalt, Heiliger Ignatius von Loyola, die auch solche Beschreibungen in den Exerzitien, in zwei Herlagern und so. Und man sieht ihn halt irgendwie ausmalen für unsere Einbildungskraft. Wir können sonst nicht denken ohne Vorstellungen, ohne Bilder. Was nicht heißt, dass wir uns was einbilden sollen, das ist etwas anderes. Wie gesagt, aufpassen, wie die Worte gebraucht. Die Einbildungskraft, die Fantasie als solche ist ja eine gute Sache, ein Teil, eine Fähigkeit unserer Seele. Zweitens, die Engel werden in sichtbarer Gestalt dargestellt, weil sie, wie wir in der Heiligen Schrift lesen, oftmals den Menschen so erschienen sind. Ja, liebe Gott, wenn er die Engel zu unserem Dienst schickt, eben der heilige Raphael, der Tobias begleitet auf seiner Reise, vor dem Tod errettet, ihm seiner Ehefrau verschafft und so weiter, als dienender Geist. Da nimmt er auch eine menschliche Gestalt an, gibt sich sogar einen Namen, ist der Sohn von Azarias, ist keine Lüge. Ganz klar, wieso wird Engel plötzlich lügen? Das Gründe, gute Gründe dafür. Die Engel nehmen oft eine menschliche Gestalt an oder sonst eine schöne Lichtgestalt an, um dem Menschen zu erscheinen, um dem Menschen zu helfen.